Wir sollten beide nichts riskieren. Ich habe lange Zeit gebraucht, will ich mich noch einmal verlieren. Aber lass uns einfach Freunde sein, so wie es früher auch schon war. Besser zu zweit als ganz allein. Verdammt, das klingt jetzt sonderbar. Hab dich schon lang nicht mehr gesehen und auch nicht mehr an mich gedacht. Und gestern ist es dann geschehen und du bist wieder reingebracht. Auch wenn es schön ist, es ist aus, wir sollten beide nichts riskieren. Ich habe lange Zeit gebraucht, will ich nicht noch einmal verlieren. Lass uns einfach Freunde sein, so wie es früher auch schon war. Besser zu zweit als ganz allein. Verdammt, das klingt jetzt sonderbar. Hast mich ganz zärtlich angeschaut, als wäre nie etwas passiert. Hab meinen Augen nicht getraut und war ganz fürchterlich verwirrt. Auch wenn es schön ist, lass es raus, wir sollten beide nichts riskieren. Ich habe lange Zeit gebraucht, will ich mich noch einmal verlieren. Doch lass uns einfach Freunde sein, so wie es früher auch schon war. Besser zu zweit als ganz allein. Verdammt, das klingt jetzt sonderbar. Ja, plötzlich bist du wieder da und meine Kehle zugedrückt. Du tust, als wäre nichts geschehen. Das ist doch irgendwie verrückt. Auch wenn es schön ist, es ist aus, wir sollten beide nichts riskieren. Ich habe lange Zeit gebraucht, will ich nicht noch einmal verlieren. Und lass uns einfach Freunde sein, so wie es früher auch schon war. Besser zu zweit als ganz allein. Verdammt, das klingt jetzt sonderbar. Trotz alledem finde ich es schön, mit dir zu sprechen, mich berührt. Dich endlich wieder mal zu sehen, ganz einfach deine Nähe spüren. Auch wenn es schön ist, es ist aus, wir sollten beide nichts riskieren. Ich habe lange Zeit gebraucht, will ich dich noch einmal verlieren. Lass uns einfach Freunde sein, so wie es früher auch schon war. Besser zu zweit als ganz allein. Verdammt, das klingt jetzt sonderbar.